stinkt hier. Hier ist 1000 Meilen im Umkreis keine Menschenseele. Und ich bin hier nicht etwas versehen. Oder weil ich in die Drecks gegen dir verliebt bin. Ich habe Polizeigewalt hier. Ich habe sogar das Recht, dich verrecken zu lassen, wenn ich will. Hier suchte ich kein Schwein. Die Aussichten sind trübe für Bankräuber Kid. In der mexikanischen Wüste wollte er sich verstecken und mit seinem Mitganoven treffen. Schwer verletzt hat er sich hierher gerettet. Jetzt ist er in die Hände eines skurrilen Typen geraten, der hier mitten in der Wüste in einer verlassenen Siedlung haust. Gnade hat er von diesem Kerl, wunderbar von Mario Adolf als schmieriger Gauner gespielt, kaum zu erwarten. Du spekulierst wieder auf mein Mitleid, du Schwein! Warum hast du mich nicht umgelegt? Ja, das frage ich mich auch. Du bist nicht der Typ, der einfach einen umlegt. Du Klugscheißer! Du Schwein! Nur du wirst schon noch merken, warum ich dich nicht abgeknallt habe. Hör auf zu heulen. Du wirst nämlich ganz von allein krepieren. Merkst du es? Die Welt, die Regisseur Roland Klick in Deadlock zeigt, ist komplett verrottet. Ein Albtraum zwischen Endzeitvision und Western. Als Klick 1970 den Film dreht, steht der Italo-Western in voller Blüte. Sein Einfluss auf Deadlock ist unverkennbar. Wie bei Sergio Leone treffen sich die schmuddeligen Gangster zum Showdown in einem schmutzigen Wüstenkaff. Aber 1970 ist auch die Blütezeit des politisierten neuen deutschen Films. Klick sticht da vollkommen heraus. Er inszeniert Deadlock wie einen klassischen Western, reduziert auf den finalen Kampf Mann gegen Mann und ganz auf seine Hauptdarsteller konzentriert. Marquard Boom wirkt als junger, cooler Gangster Kid in hellem Anzug und mit sinnlich verhangenem Blick wie ein Popstar. Mario Adolf spielt, keuchend und schwitzend, ungeheuer physisch. Klick zeigt Schauspielerkino, wie es im thesengeprägten deutschen Film dieser Zeit einmalig ist. Dazu im Audiokommentar der DVD Roland Klick. Es ist eben so, der Film war damals sehr umstritten. Im Kino hat er sehr gut funktioniert, er lief in den größten deutschen Kinos. Gleichzeitig gab es so von Seiten des jungen deutschen Films sehr, sehr viele Vorbehalte, weil man gesagt hat, ja, das ist ja kommerziell und man wollte ja nun gerade weg vom Kommerziellen und man wollte weg vom Zuschauer. Und da hat der Film unglaublich gestört. Man hat das Gefühl gehabt, dass er ein Verrat war an diesem Weg weg von Opas Kino, weg vom Kino, das an der Kasse auch funktioniert. Deadlock ist Anfang der 70er Jahre ein Publikumserfolg. Den jungen deutschen Filmemachern dagegen ist er suspekt. Zu klassisch sind die Stilformen. Handwerklich perfekt gemacht im Stil eines Spätwestern, ist Deadlock trotzdem eindeutig ein Produkt seiner Zeit. Schon der melancholische Held mit den langen Haaren entstammt der Hippie-Ära. Und der großartige Drehort, eine verlassene Siedlung aus den 30er Jahren im Grenzgebiet zwischen Jordanien und Israel, lässt die Kulisse zeitlos morbide aussehen. Mit der Musik von The Can und drogenrauschgeschwängerter Atmosphäre wird der Film zum nihilistischen und ironischen Jetztzeit-Trip. Warum machst du das? Das Geld hätte doch bequem für zwei gereicht. Na los, check aus. Du bist schon ein großes Arschloch, Sunshine. Mach's gut. Ciao. Hey! Lass vergessen, mich umzulegen! Ich lass dir meine Knarre da, Kleiner! Leg dich selber um! Wie einzigartig Deadlock in der deutschen Filmgeschichte steht, lässt sich auch gut im umfangreichen Bonusmaterial mit Interviews und einem weiteren Doku-Film des Regisseurs nachvollziehen. Klick ist in der hiesigen Filmlandschaft immer ein Außenseiter geblieben. Seine Filme sind solitäre in der hiesigen Kinolandschaft. Sieht man Deadlock heute, kann man kaum fassen, was im deutschen Film einmal möglich gewesen ist.